Hörverständnisübung Nummer 20. Die Stadt Köln, gestern und heute. Eine Vorlesung. Im Hörsaal Nummer 107 liest Professor Eberhardt über Geschichte deutscher Städte. Meine Damen und Herren, im Rahmen unserer Vorlesung über die Geschichte deutscher Städte kommen wir heute zu Köln. Wenn man dem Charakter dieser Stadt nachgeht, entdeckt man einen dreifachen Aspekt. Da ist einmal das Köln der Römerzeit, das römische Köln, das immer wieder aus dem Boden hervorkommt, wenn man nur einige Meter hineingräbt. Unter den Straßen des modernen Köln fand man im Zweiten Weltkrieg, als man einen Luftschutzbunker bauen wollte, das großartige Mosaik, das den Dionysos darstellt. Ein herrliches, wunderbares Beispiel der Kunst der späten Römerzeit. Unter dem Rathaus stieß man auf die Ruinen des alten Kaiserpalastes. Es gibt auch noch Reste der römischen Stadtmauer. Aber nicht nur die Baudenkmäler aus diesen Jahrhunderten sind bedeutend. Die alte römische Stadtplanung ist irgendwie auch in der heutigen City noch lebendig. Die jetzige Hauptgeschäftsstraße, die Hohe Straße, schmal und schnurgerade, hat zweifellos schon vor 200 Jahren ihre Bedeutung gehabt. Sie verband das Nordtor mit dem Südtor der Stadt, durchquerte also die ganze Stadt und führte weiter nach Bonn in den Süden, aber auch zum Westen und Norden und Osten. Zum anderen ist Köln eine Stadt des Mittelalters, die Stadt des Mittelalters. Wir rechnen das Mittelalter von 500 bis 1500 nach Christus. Gekennzeichnet durch den gotischen Dom, an dem jahrhundertelang gebaut wurde, bis ins 18., 19. Jahrhundert hinein. Erst in der Romantik, also am Ende des 19. Jahrhunderts, wurde er vollendet. Das Äußere und das Innere sind gleich faszinierend und beeindruckend. Der Mittelpunkt des Inneren, im Mittelpunkt des Inneren steht der Dreikönigsschrein, eine unübertreffliche Goldschmiedearbeit. Und nicht weniger bedeutend ist das große Bild über dem Altar von Stefan Lochner. Aber auch moderne Elemente des künstlerischen Schaffens wurden hinzugefügt, zum Beispiel die Bronzereliefs am Südportal. Aber Köln ist nicht nur der Dom, nicht nur die hohe Gotik. Das wäre ein Irrtum. Genauso bedeutungsvoll ist die Kunst der Romanik, also der Gotik vorhergehenden Epoche. Man denke nur an Kirchen wie St. Gerion, St. Aposteln, Maria im Kapitol, St. Pantaleon und andere weltberühmte romanische Kirchen. Schließlich ist Köln aber auch eine moderne Stadt, voll mit pulsierendem Leben. Zentrum eines hochentwickelten Verkehrs, Platz der Banken, Versicherungen und der Industrie. Mit fast 850.000 Einwohnern ist Köln nach Berlin, Hamburg und München die erste Stadt in der Statistik der Einwohner. Auch für die moderne Kultur leistet Köln einen enormen Beitrag. Moderne Architektur im Sakralbau und im Profanbau, zum Beispiel das gewagte Opernhaus, das damals gewagte Opernhaus von Rifan. Das Wallraf-Richartz-Museum enthält neben vielen Schätzen der alten Kunst auch wichtige Bestände der Moderne und der zeitgenössischen Kunst, der Op- und Pop-Art. Vor allem ist hier die Sammlung Ludwig zu erwähnen. So ist Köln ein lebendiges Symbol der abendländischen Welt. Eine Stadt, die immer wieder zum Erlebnis werden kann. Das wäre also zusammenfassend gesagt der dreifache Aspekt dieser Stadt. Nun lassen Sie mich nach dieser ersten Übersicht zum eigentlichen Thema dieser Vorlesung kommen, zum römischen Köln. Am Donnerstag werde ich dann sprechen über das mittelalterliche Köln. Meine Damen und Herren, ich darf Sie zunächst um Ihre Aufmerksamkeit bitten für die Dias. Auf dem ersten Bild werden Sie sicher schnell erkannt haben, dass es sich um die Kathedrale der